Anlässlich des 75. Geburtstages von Genossen Kim Jong-il fand am 14. Februar im Zentralen Arbeiterkulturhaus in Pyongyang eine Festveranstaltung der Arbeiter und Gewerkschaftler und im Kulturhaus vom Kreis Gwaksan Bezirk Nordpyongyang Festveranstaltung und Konzert der landwirtschaftlichen Werktätigen und des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche des Generalverbandes der Gewerkschaften und des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft, die Arbeiter und Gewerkschaftler, die landwirtschaftlichen Werktätigen und die Mitglieder ihres Verbandes.